Fantasie ist ein Muskel und Geschichten sind ein Virus. Der US-amerikanische Ökonom Robert J. Shiller erklärt in Narrative Wirtschaft, wie Geschichten die Wirtschaft beeinflussen, ein revolutionärer Ansatz von 2020 am Beispiel des Bitcoin-Narrativs, das sich seit 2009 verbreitet hat, wie schnell und tiefgreifend eine neue, überzeugende Erzählung die wirtschaftlichen Entscheidungen von Menschen beeinflussen kann. Fußnote: Bisher dominierten Narrative des Wachstums und des freien Handels unsere wirtschaftlichen Erzählungen. Ein Beispiel dafür ist die der sogenannten Laffer-Kurve, angeblich von einem Wirtschaftsprofessor namens Arthur B. Laffer 1974 auf eine Serviette gemalt, um den amerikanischen Spitzenpolitikern Dick Cheney und Donald Rumsfeld zu erklären, dass geringere Steuern ab einem gewissen Punkt nicht weniger, sondern mehr Steuereinnahmen brächten. Die beiden nahmen das Stück Stoff mit und zeigten es Präsident Ronald Reagan. Dessen extrem neoliberale Wirtschaftspolitik in den 80er Jahren war angeblich die direkte Folge dieser Serviettenskizze. Bis heute plappern Politiker auf der ganzen Welt diese These nach, ohne dass sie jemals bewiesen worden wäre. Das Virus ist endemisch geworden. Ende der Fußnote. Der narrative Rahmen ist überschaubar. Eine David-gegen-Goliath-Geschichte von jungen, unorthodoxen Digital Natives, die es mit der globalen Finanzelite aufnehmen. Eine Antagonisierung der herkömmlichen, von unfähigen Regierungen verwalteten Währungen, die als starr und ungerecht gebrandmarkt werden. Die Heroisierung der Kryptowährungen als egalitäre Instrumente einer anarchistischen Utopie. Das Versprechen von einem sich geradezu magisch vervielfachenden Reichtum, der sich jenen bietet, die sich die Transformation von herkömmlichen Geldanlagen hin zu digitalen, dezentralen Währungen trauen und damit Teil einer kosmopolitischen Elite werden. Oder es zumindest gerne wären.